Das ist ein Song, der sich gewünscht wurde. Schweiß haben wir nicht. Nicht Schweiß, weiß, du Sack. Geht es Ihnen gut? Sie wollen eine Pizza. Sie mit drei Pizza für einen Preis von 5, okay? Ich will ne Pizza. Wo haben wollen erst Döner? Jetzt habe du wollen Pizza? Sind sie noch verstandlich? Hau sie ab, Mann.